Wir sind wieder auf hoher See, irgendwo auf dem weiten Ozean. Unser Schiff, die alte Lady, schaukelt mal wieder ganz schön. Meine Wache ist zu Ende. Es ist Abend geworden. Wir liegen in unseren Kojen und Hein hat wieder mal Sehnsucht. Nun sei mal nicht traurig, Hein. Sie wird bestimmt auf dich warten. Die Welt ist kugelrund. Einmal kommt jedes Schiff wieder da an, wo es abgefahren ist. Denk lieber, wie schön der Abschied im Hafen war. Tücher winken, Musik, auch ein paar Tränen.